Und ich sah einen anderen gewaltigen Engel vom Himmel herabkommen, angetan mit einer Wolke und dem Regenbogen auf seinem Haupte und sein Angesicht wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und in seiner Hand hatte er ein kleines aufgeschlagenes Buch. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf das Land und rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, da gaben die sieben Donner ihren Ruf. Und als die sieben Donner geredet, wollte ich schreiben, und ich hörte eine Stimme vom Himmel sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet, und schreibe es nicht. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf dem Land, erhob seine rechte Hand zum Himmel, und schwor bei dem, der da lebet in alle Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen des Rufes des siebenten Engels, wenn er sich anschickt, die Trompete zu blasen, ist das Geheimnis Gottes vollendet, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft mitgeteilt hat. Und die Stimme, welche ich vom Himmel gehört hatte, sprach abermals zu mir also, gehe hin, nimm das offene Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und dem Land steht. Und ich ging zu dem Engel und verlangte von ihm das Buch, und er sagte zu mir, nimm es und iss es, und es wird dir den Magen verbittern, aber in deinem Munde wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Buch aus der Hand des Engels und aß es, und es war in meinem Munde wie süßer Honig, und als ich es gegessen hatte, ward es mir bitter im Magen. Und sie sagten mir, du musst wiederum weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige.